Kundgabe 253. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.01.1938. Ringen um die Wahrheit. Hilfe durch Gebet. Hat dir das Herz den rechten Weg vorgeschrieben, so wandle diesen und sei getreu dem Herrn bis in den Tod. Es harren deiner noch Dinge, die zum Nutzen der Menschheit vom Herrn dir bestimmt sind. Und regen Anteil sollst du nehmen an allem, was zur Stärkung deines Geistes dir an Wissen vermittelt wird. Noch ist dir vieles fremd, was dir einst Aufschluss geben soll über Gottes Willen, Weisheit und Allmacht. Der Herr legt es dir immer und immer wieder ans Herz auszuharren und so zu wirken zu seiner Ehre und vielen Seelen zum Heil. Gehorche stets der Stimme in deinem Inneren, die dich lenken und leiten wird nach des Herrn Willen. Und wo dir geboten wird, ihm zu dienen, dort säume nicht. Alles, was dir zufließt, ist vorherbestimmt. Deshalb darfst du nicht ungeduldig werden. Der Herr allein weiß, weshalb er dich so verschieden belehrt. Und nur volles Vertrauen, Hingabe und Unterwerfung unter seinen Willen ermöglicht es dir, immer wieder seine Lehren zu empfangen. Ein jedes Begehren nach der Wahrheit ist ein Schritt zur Erfüllung. Der Herr teilt aus, wie es seinen Kindern dienlich und zur Vervollkommnung förderlich ist. Es ist ein unausgesetztes Ringen für euch alle, wollet ihr zur ewigen Wahrheit gelangen. Und daher müsset ihr in Geduld euch dem Herrn zur Verfügung stellen, wollet ihr euch würdig erzeigen der großen Gnade, als Diener des Herrn mit ihm und für ihn arbeiten zu dürfen. So ist euch dringend ans Herz gelegt, zu verharren im Gebet. Ihr erreichet alles vom Herrn, bittet ihr um euer Seelenheil und um Kraft und Gnade für euren Lebensweg. Erkennet ihr erst, wie durch die Kraft des Gebetes auch euer Wille zum Wirken für den Herrn wächst, so bedienet ihr euch immer öfter dieses Gnadenmittels und der Herr weilet in eurer Nähe zu jeder Zeit. Ihr habt in Tagen innerer Einkehr stets das Verlangen, euch gläubig dem Heiland anzuvertrauen. Und dieses Verlangen ist das Ausströmen seiner göttlichen Liebe auf euch Menschenkinder. Denn je mehr ihr Liebe empfanget, desto heller entflammt auch in eurem Herzen die Liebe zum Heiland. Und dann ist es viel leichter, in seinen Anordnungen die liebevolle Fürsorge des Vaters zu erkennen. Das Herz nimmt willig auf und der Geist hebt sich empor in das Weltall und eilt voraus in die ewige Heimat. An solchen Tagen wird euch die Erdenschwere nicht so zur Last, weil eure Seele ihrer wahren Bestimmung nachgeht und sich der Ewigkeit zuwendet. Habt ihr einmal diese Stufe erreicht, wo ihr euch bewusst der Welt und ihren Verlockungen abwendet, so wird der Drang nach Vervollkommnung immer stärker in euch. Ihr wandelt nicht mehr allein auf der Erde, sondern ihr seid immer verbunden mit dem Herrn und euch braucht nichts mehr zu schrecken. Alles wird sich vollziehen in eurem Erdendasein, wie es der Herr bestimmt hat. Und alle Geschehnisse werden für euch von Nutzen sein. Überlasset ihr nur vertrauensvoll alles dem Herrn. Die Erde ist nur ein winziger Teil der Schöpfung. Und so gewiss sie eine Station des Ausreifens für unzählige Wesen ist, so gewiss wird vollkommen geläutert und für die Ewigkeit vorbereitet die Seele das Erdenleben verlassen, die sich stets und ständig dem Herrn anvertraut und sich ihm in Liebe verbunden hat. Denn der Herr segnet die Seinen und gibt ihnen das ewige Leben. Er lässt ihnen leuchten das Licht der Erkenntnis und führet sie ein in des Vaters Reich. Amen.